In Weißrussland wurde das unvergängliche klassische Werk von Präsidenten Kim Il-sung »Wir verteidigen die Souveränität« herausgegeben. Am 30. Mai gab es in der Staatlichen Universität Mascherow in Witebsk eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.